Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wunderbar, grüße ich nochmal alle herzlich heute am 11.12.2013 20.24 Uhr zum offiziellen Teil der Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir werden heute nur bis 21 Uhr tagen, da um 21 Uhr eine Diskussion zum Trans-Pacific Partnership stattfindet mit den ganzen Problemen, die damit verbunden sind und wir daher alle dann dorthin umziehen werden. Je nachdem, ob die Zeit nachher noch einigermaßen früh ist, werden wir dann die Sitzung fortsetzen. Andernfalls ist um 21 Uhr dann Ende und wir ziehen einfach um. Dann beginnen wir im Pad oben. Als Versammlungsleiter habe ich mich selbst vorgeschlagen. Gibt es Gegenrede? Gut, dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme macht der Thomas. Ob die dann hochgestellt wird, das wird dann nachher noch geklärt. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Ich bitte alle da mal drauf zu klicken und zu schauen, ob es irgendetwas zu beanstanden gibt. Falls ja, das jetzt an dieser Stelle kundzutun. Auch wenn im Verlauf der Sitzung noch irgendwelche Unstimmigkeiten auffallen sollten, gerne Bescheid sagen. Dann wäre als nächstes die Übersicht offene Aufgaben und Projekte. Ist da etwas Neues dazugekommen? Denn wir sind vor einer oder zwei Wochen einmal komplett drüber gegangen. Daher meine Frage an der Stelle, ist da etwas, was wir diskutieren sollten? Das scheint nicht der Fall. Insofern fahren wir fort mit der Festlegung Protokollführer. Vorschlag ist, wie immer alle ins Wiki überträgt das dann, also bisher hat das immer der Rudi gemacht, der ist jetzt auch gerade gekommen. Machst du das weiterhin oder wie macht man das? Ja. Gut, wunderbar, danke dir. Dann wird das ins Wiki vom Rudi übertragen und dann ist das an dieser Stelle so beschlossen. Gut, dann haben wir die Festlegung der Tagesordnung. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt noch eine gute halbe Stunde haben, würde ich vorschlagen, dass wir das einfach der Reihe nach runter machen. Gibt es dazu Gegenrede? Gut, wunderbar. Dann beginnen wir mit der Einführung unserer zwei neuen Koordinatoren, dem Rolf Müller und Thomas Weiß. Den Rolf sehe ich jetzt gerade noch nicht. Das ist soweit kein Problem, aber der Thomas ist anwesend. An dieser Stelle an beide erstmal ein herzliches Willkommen im Koordinatorenteam. Und möchtest du noch etwas sagen, Thomas? Ja, erstmal danke, dass mich die Leute gewählt haben. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Ich werde versuchen, meinen Schwerpunkt auf die inhaltliche Arbeit zu legen innerhalb der AG und auch die Diskussion in die Partei ein bisschen zu tragen und unser Wissen zu verbreiten. Ja, auch gute Zusammenarbeit. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch an dieser Stelle genau das Wichtigste, eben die Position weiter nach vorne zu stellen, wie unser jetziger Parteivorsitzender ja schon gesagt hat, einer der Gründe, warum wir in der Wahl relativ weit hinten letztendlich gelandet sind, ist, dass wir uns mit den essentiellen Themen im Wirtschaftsbereich befasst haben, beziehungsweise die AGs, die Leute innerhalb der Piratenpartei, die sich damit befasst haben, nicht in den Fokus der Öffentlichkeit standen. Wir hatten jetzt vor kurzem ja die Diskussion über Kapitalismus und den Papst und das hat schon mal uns auch ein bisschen einen Push gegeben, da Anke Domscheit-Berg da auch in der Diskussion war. Und das wäre natürlich toll, wenn diese Tradition sich weiter etablieren würde und da die Wirtschaftsthemen mehr in den Vordergrund treten. Erst Hetti und dann Rudi. Frage an Thomas. Wie stellst du dir das vor, dass du auch mehr, was heißt mehr, machst du ja jetzt schon, aber vielleicht auch mit entsprechender Ankündigung im Betreff Themen in der Mailingliste zur Diskussion stellst und so? Bevor du das nach außen trägst oder kannst du es ein bisschen hast du schon ein bisschen Konzept, wie du das machen willst oder willst du noch im Überlegen? Naja, so ein genaues Konzept habe ich noch nicht. Also was auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, eben auf der Bundeswebsite einen Artikel zu veröffentlichen, was ja irgendwie ganz gut gehen soll, angeblich. Daneben ja auch einfach vielleicht mal eine sachliche Kaminzimmergespräch anzuregen über ein Thema jetzt. Und dazu eben auch andere Piraten einzuladen von anderen AGs und für Altpiraten oder wer eben Lust hat. Ja, das wären so meine ersten Ideen, aber kann man sicher noch andere Sachen auch machen. Ja, ich hätte vielleicht noch die Idee, wenn wir uns zu einem Thema äußern, dass wir eben dann auch themenbezogene Mumbles spontan einrichten und dann eben ja ein paar Leute, also erstmal transparent das ankündigen, jeder kann dabei sein, aber dass du vielleicht ein paar Leute einlädst oder so, um ja das zügiger zu bearbeiten. Okay, ja. Ja, also wie du halt Zeit hast. Du kannst dann die Zeit vorgeben und ja. Also nicht zur Abstimmung an diesem Zeitpunkt, sondern ja, so kleine Arbeitssitzungen halt mehr auch noch implementieren, fände ich schön. Themenbezogen, einem Einzelthema. So unbürokratisch. Okay. Ja, was bei so kleinen Einzelsitzungen habe ich halt manchmal die Befürchtung, dass dann irgendwie, dass ich so nur eine unrepräsentative Gruppe zusammenfindet und die dann irgendwas erarbeiten, was aber nicht so der Großgruppenkonsens ist. Deswegen vielleicht, naja gut, Mailingliste ist dann auch nicht viel besser, aber ja. Nee, du hast schon recht. Also dann sollte man erstmal entweder eine Zusammenfassung dann auch über die Mailingliste oder das eben bei der nächsten Sitzung vorstellen. Wir haben ja wöchentliche Sitzungen. Aber dann gibt es schon mal eine Gruppe, die einen Konsens ausarbeitet oder vielleicht auch 2 Positionen oder 3 Positionen und in der Mailingliste vielleicht nicht mehr gar so viel wiederholt, sodass jeder Einzelne seine Meinung so kundtut. Das ist immer ein bisschen unglücklich, finde ich. Ich halte mich jedenfalls ganz gerne bei den Mailinglisten zurück, weil letztendlich meine Meinung von irgendjemandem schon gesagt wurde in der Regel. Aber man kriegt dann kein Gefühl dafür, wer, wie viele jetzt hinter der einen Meinung stehen und wie wenig hinter einer anderen Meinung stehen. Also das kommt da bei der Mailingliste zu kurz, finde ich. Also was ich persönlich vorschlagen kann, was wir auch in der Vergangenheit im Arbeitskreis Finanzmarktregulierung recht gut hingekriegt haben, dass wir uns einfach in kleinen Teams zusammensetzen, etwas erarbeiten und das in einem größeren Plenum dann entsprechend vorstellen und das dann über diese Art und Weise, durch dieses schrittweise Abschleifen auf einen Konsens bringen. Das war in der Vergangenheit recht zielführend und ich glaube, das ist eine gute Idee, das wieder reinzubringen. Und das würde mich auf den nächsten Tagesordnungspunkt hervorragend überleiten, aber Rudi wollte noch kurz wissen, was um 21 Uhr ist. Um 21 Uhr wird diskutiert, was zu TAFTA und TTIP zu sagen ist, beziehungsweise wie die Globalisierung, welche Probleme mit diesem Projekt zusammenhängen. Da schaut gerade Matthias jetzt rein, vielleicht kannst du ja, aber ganz kurz was dazu sagen. Ja, hallo, guten Abend. Es ist nicht nur TAFTA und TTIP, sondern auch die Lage der Europäischen Union vor der Europawahl. Also wir werden da einen Gesprächskreis machen, den wir haben in Bremen vereinbart vor Ort. Und es ist so ein neues Format, was wir einfach mal ausprobieren. Jens Altenbusch, Joachim Paul und heute ist noch Bruno Kramm dazugekommen. Wir haben es um eine Stunde verschoben, weil er noch auf einer Pressekonferenz von der Organisation Collaboratory ist, die heute eine Presseveranstaltung hatte um 18 Uhr und jetzt die läuft gerade, sodass er dann um 9 Uhr noch rechtzeitig eintrifft. Ich habe übrigens vorhin mit Rolf Müller gesprochen, also er nimmt die Wahl an. Ich habe es eigentlich gedacht, er wäre hier. Deswegen bin ich kurz reingesprungen, das wollte ich noch sagen. Und Glückwunsch auch an Thomas ja und an alle anderen, die eigentlich dann nur ganz knapp mit ganz wenigen Stimmen weniger auf dem 3. und 4. Platz gelandet sind. Ja, wunderbar. Danke dir, Matthias. Das ist natürlich jetzt nachher eine ganz wichtige Diskussion, die wir machen. Wir haben am Anfang auch schon die neuen Koordinatoren begrüßt. Und sind gerade dabei, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen. Da bist du gerade genau richtig erschienen, um nochmal die genauen Themen jetzt vorzustellen von dem, was uns um 21 Uhr erwartet. Entschuldigung, ich springe dann auch gleich wieder hoch und wir sehen uns ja im Laufe des Abends dann noch. Danke. Genau. Bis später dann. Ciao, Matthias. Gut, dann haben wir den zweiten Tagesordnungspunkt und zwar die Ausarbeitung der Vision der Piraten im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Ich bin dabei, das zu erarbeiten und lade alle Interessierten herzlich dazu ein, mich dabei zu begleiten, zu unterstützen und konstruktive Kritik zu üben. Ich möchte das auch in regelmäßigen Arbeitssitzungen machen. Ich weiß von Axel, dass er sich bereits dafür mit interessiert hat. Hattie hat sich gerade noch eingetragen. Es ist immer gut, wenn man genau das macht, was wir vorher besprochen haben. Bei der Finanzmarktregulierung haben wir das sehr gut hingekriegt. dass wir uns in kleinen Gruppen treffen, an allen Interessierten dort inhaltliche Arbeit leisten und dann, wenn das ein gewisses Reifestadium erreicht hat, dem Plenum vorschlagen und dann quasi die Diskussion weiter aufmachen, sodass an den konkreten Texten gearbeitet werden kann. Weil ansonsten, wenn man die Arbeit im gleichen großen Plenum macht, dann hat man immer die Gefahr, dass man sehr, sehr schwimmt mit verschiedenen Strömungen und Argumenten. Und in kleineren Gruppen zur Erarbeitung des Textes, der dann verbessert wird, hat man eben den Vorteil, dass man was Griffiges schaffen kann und da auch im kleinen Bereich schon mal einen Konsens erarbeiten kann, der dann nachher nochmal natürlich erweitert und verbessert werden kann. Deswegen, es steht schon die Wiki-Seite, die ist bis jetzt nur ein Rohentwurf, deswegen nur eine grobe Orientierung. Sascha Maus hat schon inhaltliche Kritik und Erweiterungen mit reingebracht, fand ich sehr gut. Ich freue mich über Initiativen darauf, einfach mit eigenem Namen kurz schreiben, was ihr an bestimmten Stellen erwarten würdet, beziehungsweise was ihr da anders an der Fragestellung hättet. Und dann haben wir einfach schon mal einen Auftragseingang, mit dem wir gut arbeiten können, wo wir schon mal ein paar Meinungen mithaben von Leuten, die vielleicht auch nicht bei den tatsächlichen Sitzungen teilnehmen können. Gut, so viel dazu. Gibt's zu dem Punkt Wortmeldungen? Vielleicht von einem Termin, über einen Termin sprechen, ein Treffen? Das ist eine gute Idee, da vier der Leute, die mitmachen wollen, jetzt hier auch im Raum sind, wäre das eine hervorragende Geschichte, wenn wir schon mal den nächsten Termin absprechen würden. Wie schaut's bei euch aus? Thomas, was ist mit dir? Möchtest du auch mitmachen? Das ist nicht so mein Spezialgebiet. Mach mal einen Terminvorschlag. Und zwar also, der dir passt. Also, mir passt im Prinzip nächste Woche irgendwann, Dienstag würde mir passen. Ja, Dienstag wäre bei mir in Ordnung. Ich würde es eher Dienstagnachmittag machen, ist das okay? Sehr okay, ja. Nachmittags heißt so 16 Uhr? Ja, sowas. Das geht, das ginge, nur abends bin ich weg. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich bin, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich sicher hingehe, aber um 19 Uhr hätte ich Chorprobe, deswegen wäre 16 Uhr bis 19 Uhr eigentlich ein ganz guter Zeitrahmen für mich. Rudi? An welchem Tag? Dienstag. Ja, warte ich von 10 bis 19 Uhr. Gibt's einen Tag, an dem du nicht so lange arbeitest? Sonntag. Okay. Das heißt, bei dir ist es, wenn dann ab 19 Uhr? Nee, ab 20 Uhr, weil ich um 19 Uhr Feierabend habe und dann nach Hause fahre. Es muss ja nicht jedes Mal immer alle da sein. Also nee, ich kann übrigens auch, wenn wir uns im Mumble treffen, zuhören im Büro. Ich kann halt bloß nicht sprechen da. Aber du kannst was schreiben über einen Chat oder das über geht. Ja gut, wunderbar. Das heißt, du kannst zumindest mitlesen, was wir dann an Text verbrechen und über den Chat und so weiter Kommentare mit abgeben. Insofern würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, als erste Sitzung, dass wir 16 Uhr bis 19 Uhr am Dienstag nächste Woche machen. Ich schicke es nochmal über die Mailingliste rüber. Dann können wir das schon mal starten. Und wenn along the way noch jemand beschließen sollte, das ist eine super Geschichte, da will ich ebenfalls mitwirken. Jeder ist herzlich zum Mitwirken eingeladen. Vielleicht gut. Kommt Rolf ja noch dazu. Wenn einer von den Koordinatoren dabei wäre, wäre es schon ganz gut. Du meinst abgesehen von mir. Okay, ich gebe auf. Nein, sorry. Kein Problem. Keine Ursache. Gut, dann bin ich noch immer dabei, den Abschluss des Artikels zum Papst Benedikts Kapitalismuskritik zu schreiben. Ich möchte da sagen, dass ich, wie gesagt, in vergangener Woche aufgrund von privaten Engagements da noch nicht weitergeschrieben habe, aber ich möchte das bis nächste Woche einigermaßen brauchbar hinkriegen, sodass wir nächsten Mittwoch vielleicht sagen können, ob der Artikel brauchbar ist und auf dem Blog hochgeladen werden kann oder ob der Widerstand so ist, dass wir sagen, nö, das lassen wir lieber bleiben. Das nur als Ankündigung und würde vorschlagen, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugeben. Gibt es Gegenrede? Gut, dann haben wir den Tagesordnungspunkt von Stefan Ochsenfurt, der vorschlägt, ein Grundeinkommen mit einem gesetzlichen Zweizahlungsmittel einzuführen. Der Vorschlag ist bekannt, ist noch nicht vollständig im Tech-Tree drin, allerdings bereits von verschiedenen Leuten angedacht, eigentlich nationale Parallelwährungen mit wieder einzuführen, um quasi das Problem der One Size Fits All, also dieses Eurosystems, wo eine Notenbankpolitik quasi für alle Länder zutreffen muss, was an allen Ecken und Enden schief geht, wie wir sehen, dass man da eine Art Resilienz schaffen können für den Fall, dass irgendwas passiert. Wie er sich das genau vorstellt, das ist, glaube ich, dem Pat zu entnehmen und Patty hat dazu. Ja, ich weiß jetzt, ich sollte vielleicht erst das Pad gucken, nur dachte ich noch, aus Piratensicht wäre das natürlich fantastisch, das gemeinsam mit einer Kryptowährung einzuführen. Da hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eine andere Währung, das mit einer Drittwährung zu machen, das Grundeinkommen, das wäre eine vertane Chance. Jo, dann haben wir Rudi. Ja, das ist ja ein Top von Stefan und Stefan hat selbst geschrieben, er möchte das bitte noch ein paar Tage verschieben, also dann wohl auf nächste Woche. Wäre das nicht sinnvoll, erstmal zu warten, was er dann vorträgt, bevor wir darüber diskutieren? Selbstverständlich, das hätte ich jetzt an der Stelle auch vorgeschlagen. Wie gesagt, ich sehe das jetzt eher als Teaser, dass er schon mal reingeschrieben hat, woran er gerne arbeiten möchte und ich sehe das eigentlich als Einladung für Leute, die sich an dieser Diskussion beteiligen wollen. Insofern ist auf jeden Fall die Diskussion nächste Woche sinnvoll. Aber Thomas und Piratus haben hierzu noch Wortmeldungen. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass er auch meinte, wir sollen es nochmal eine Woche verschieben. Piratus? Ja, ich wollte nur kurz zu bedenken geben, dass ich es nicht als eine sehr schlaue Idee empfinde, wenn wir jetzt meinetwegen mit einer Parallelwährung dann ein Grundeinkommen auszahlen, wenn das nicht auch aus der Wirtschaft abgeschöpft wird, dieses Geld, oder halt von den Reichen. Also das heißt, das Umverteilungsproblem lösen wir nur dann, wenn wir nicht neues Geld ins System kippen, sondern dieses Geld denen wegnehmen, die es schon haben. Und ob die jetzt ihre Guthaben in der Parallelwährung halten, mag ich zu bezweifeln. Von daher glaube ich, dass das da an der Stelle noch hakt. Ich möchte die Diskussion gerne an dieser Stelle abwürgen, weil das eine Diskussion für eine andere Stelle ist. Du machst ein anderes Fass auf, das meines Erachtens nach auch deutlich wichtiger ist. Nämlich, dass die Unverteilung im momentanen System einfach das massivste Problem ist und dass das Kitten an einer anderen Stelle bei einem Grundeinkommen über eine Alternativwährung quasi das Hauptproblem, das wir haben, nicht angeht. Und da bin ich eigentlich ganz bei dir. Deswegen würde ich sagen, das ist eine separate Diskussion, die auf jeden Fall auch mit dazugehört, die wir allerdings zielführend an einer anderen Stelle führen sollten, weil sonst kommen wir jetzt ganz schnell in dieser kurzen Sitzung ins ewige Debattieren hinein. Ich habe trotzdem noch eine Frage, und zwar, was nicht außerhalb des Themas ist, sondern wie sollte das denn gehen mit den Preisen für, ne, wenn jetzt eine Parallelwährung bei BGE jetzt eingeführt werden sollte, dann müsste ja quasi die Preise für, was weiß ich, Mantel, Essen und so weiter dementsprechend auch so ausgezeichnet werden. Oder sieht das jetzt der Vorschlag nicht vor? Und genau um diese Diskussion auf den Zeitpunkt zu verschieben, wo Stefan auch selber da ist und diese Bedenken mit aufnehmen kann und die Fragen beantworten kann, würde ich sagen, diskutieren wir das nächste Woche, weil derjenige, der diesen Vorschlag reingebracht hat, eben heute nicht da ist. Die Frage stellst du ihm am besten nächste Woche, weil ich hoffe, dann ist er da und auch in der Lage zu kommunizieren. Dann können wir genau diese ganzen Fragen mit beantworten oder einen Termin ansetzen, wo sich Leute treffen, die dieses Thema beackern wollen, wo dann genau diese Fragen aufgearbeitet werden können und wo man dann sinnvoll und detailliert in die Problematik einsteigen kann. Weil jetzt an dieser Stelle fehlen uns einfach die Leute dazu. Deswegen möchte ich auch gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt weitergehen. Gibt es noch zu diesem Punkt irgendwas? Gut, dann sind wir bei Top 4, Randthema, Quellen und Zitate. Sascha Maus ist wie immer bei der Pflege unseres Wikis sehr aktiv. Er ist, so wie ich sehe, nicht anwesend. Kann jemand genauer beschreiben, was er mit dem Tagesordnungspunkt möchte? Ja, kann ich machen, weil ich ja auch das Wiki so ein bisschen bearbeite. Es gibt eine Seite, Sammlung von Zitaten. Das ist schon mal vor, was weiß ich, 3 Jahren oder 2 Jahren angelegt worden. Da konnte jeder ein Zitat reinschreiben, aber nur, wenn er es dann auch belegen konnte, dass es ein Zitat war, also mit Quellenangabe. Das ist noch eine Grundidee von, wie hieß er noch? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da nichts passiert die letzte Zeit und Sascha fragt an, ob wir die Seite überhaupt brauchen, ja oder nein. Kann man jetzt drüber abstimmen, Zeile 82, 83, also ein Meinungsbild machen. Und wenn nein, dann wollen wir sie löschen, ja oder nein. Und ich denke mir mal, das sieht ja alles ganz so aus. Und wenn das dann so ausgeht, wie ich es mir gerade vorstelle, dann mache ich den Löschantrag. Ja, ich habe nur eine begründete Gegenregel zum Thema nicht löschen. Wenn wir eine Seite haben, wo alle Sachen gesammelt werden, und dann können wir die Sammlung im Prinzip stehen lassen. Wir müssen sie ja nicht mehr verlinken, da wo Leute draufkommen und sehen, oh, da ist ja nichts. Die Seite beizubehalten und einfach als Projekt sozusagen auf Eis gelegt sozusagen, wäre mir persönlich lieber, denn vielleicht wird es ja wiederbelebt und dann hat man schon mal ein bisschen eine Wiki-Infrastruktur. Hast du dir die Seite mal angeguckt? Nö. Ja, mach das vielleicht mal, dann kannst du doch mal deine Argumentation überdenken. Und zweitens, das geht nicht. Also mindestens im Seitenverzeichnis, im Wiki bei uns taucht die Seite immer auf. Ich kann, auch wenn sie woanders nicht verlinkt ist, dort taucht sie immer auf. Ich ziehe meinen Antrag zurück und setze auch mein Plus 1 bei Löschen. Gut, dann sind wir mit dem Hauptteil durch. Wir haben noch Tagesordnungspunkte Sonstiges. Und dazu beginnt der Rudi. Ja, ich habe zwei Punkte, aber eigentlich habe ich noch einen dritten, habe ich es gar nicht mehr geschafft, noch dazu zu schreiben. Viele von euch sind ja auch Leser der Mailingliste der AG Wirtschaft, aber einige vielleicht doch nicht. Und deswegen kurzer Hinweis, der Clifford Stevenson hat gestern eine E-Mail geschrieben auf der Mailingliste der AG Wirtschaft mit dem Titel Lob muss sein. Ich lese schnell vor, dann ist es auch bei der Aufnahme mit drauf. Hallo Geldsystempiraten, also er hat es auf der AG Wirtschaftsliste geschrieben, nicht auf unsere. Hallo Geldsystempiraten, ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Als ich Mitte 2012 eure Webseite entdeckte, war das noch während einer für mich schwer verständlichen Vollgeld-Geldsystemtheorie Listenschlacht auf merkwürdigem Niveau. Wobei, wenn ich meine Erinnerung nicht trügt, die Gesellschen Fanboys die Meinungshoheit hatten. Danach habe ich eine Ui-Ui-Ui-Schublade aufgemacht, die Geldsystempiraten hineingesteckt und die Website aus meiner Bookmarkliste entfernt. Heute muss ich sagen, das war vorschnell, unfair und falsch. Ich gelobe, bevor ich die Wirtschaftsliste wieder mit einer Schnellfrage belästige, werde ich erst die Suchfunktion der www.geldsystempiraten.de nutzen, schmökern und dann überlegen, ob die Frage noch da ist. Danke für eure gute Arbeit. Gruß aus dem Vakuum von Clifford Stevenson at gmx.net. Das nur mal so als Hinweis. Also es gibt auch Lob über unsere Arbeit, auch auf andere Listen, also die nicht unbedingt auf unserer Liste veröffentlicht wird. Finde ich auch mal ganz schön, sowas zu lesen und eventuell andere das auch zu hören. Gut, dann zu meinen Top-Sonstigen, die ich eingetragen habe. Eigentlich gehören die andersrum, das mache ich auch so. Top 1 wäre dann davon E-Zigarettenregulierung in der EU. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin seit 5,5 Wochen Dampfer, also ich rauche nicht mehr. Ich bin von 50 Zigaretten pro Tag runter auf eine E-Zigarette. Und was passiert natürlich nun genau in dem Moment, wo ich sowas mache? Die EU, das plant schon etwas länger, schon seit 2 Jahren, die Tabakrichtlinie zu überarbeiten, und die wollen die E-Zigaretten da auch mit einbauen, weil die Tabaklobby Angst hat, dass denen die Fälle wegschwimmen. Das ist eigentlich mehr so der Hintergrund von der ganzen Geschichte, ist aber vielleicht mal für den einen oder anderen interessant zu lesen, was denn mal wieder bei der EU passiert. Gegen unsere aller Interessen. Und das Zweite, das ist nämlich das, was mir eigentlich mehr am Herzen liegt, ist Zeile 93, die Frage nach der Medienberichterstattung zum Thema Euro und EU, weil ich während der Recherche über diese Geschichte mit der Tabakrichtlinie auf einen Thread-Eintrag eines Dampfers gekommen bin, der halt mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass wohl in Frankreich in der letzten Woche massive Demonstrationen waren, und zwar genau anders gerichtet als die, die wir in der Ukraine gerade im Fernsehen ständig sehen. Und er die meiner Meinung nach berechtigte Frage gestellt hat, warum sehen wir die Demonstrationen in der Ukraine und nicht in Frankreich? Jetzt meine Frage an AMT, da der ja Französisch kann. Kannst du da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Le Monde oder so mal dich durchklicken da und mal gucken, ob da irgendwas berichtet wurde? Also ich muss zugeben, die französischen Blätter, die ich momentan lese, sind leicht rechtslastig, also nicht Marine Le Pen, sondern eher so die konservative Seite und Le Figaro. Und gibt es immer mal wieder Infos zu Demonstrationen, aber wenn ich mir die alternativen Medien anschaue, dann sehe ich auch, dass da eine extreme kognitive Dissonanz innerhalb der etablierten Presse auch in Frankreich besteht, wo die eigenen Demonstrationen relativ unter den Tisch gekehrt werden und die anderen dafür ultralang und episch beschrieben werden. Ich glaube, das ist so eine Tendenz, die wir allgemein momentan in Medien feststellen können, dass immer so die Kritik am eigenen Staat ein bisschen zurückgeschraubt wird dafür, das, was man bei den anderen Ländern sieht, was da schief läuft oder was da demonstriert wird, dass das sehr, sehr stark in den Fokus gerückt wird. Also das ist durchaus eine Verzerrung, die ich auch in Frankreich deutlich sehe. Beantwortete das deine Frage oder hast du damit noch einen konkreteren Arbeitsauftrag, so nach dem Motto, es gäbe da noch ein paar alternative französische Seiten, die es sich vielleicht lohnen würde, aufzunehmen, um da ein differenzierteres Bild noch zu kriegen? Weil mein Bild ist momentan geprägt von den Guignol, das sind so die Parodie Nachrichtenpuppen mit Merkel, mit Le Pen und allem möglichen, die da laufen, die quasi einen satirischen Blick auf die momentanen Zeitgeschehnissen geben und eben die Gegenseite dazu, das sehr konservative Figaro Online. Und die anderen beobachte ich momentan nicht. Hast du da konkrete Quellen? Nee, eben nicht. Und deswegen war eigentlich mehr so die Bitte an dich, weil ob ich da nur nachguck oder Peng, also Französisch ist nicht so meine Sprache. Aber wenn du da vielleicht mal so einen Schnelldurchblick machst, mal vielleicht die letzten 10 Tage oder so von den Seiten, dass du da mal gucken kannst, okay, war da irgendwas? Wie gesagt, hier in Deutschland, ich kann mich nicht dran erinnern, dass dort irgendwas berichtet wurde. Also im Fernsehen auf jeden Fall nicht. Und in Printmedien, gut, lese ich kaum noch, aber auch im Internet habe ich kaum irgendwas gesehen. Und Frankreich ist nun mal die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa, die wir haben. Und wenn die sich natürlich vom Euro verabschieden wollen und wenn dort Demonstrationen dafür sind, und zwar größer als die, die wir in der Ukraine haben, die für Europa sind, dann ist das schon bedenklich. Also für alles, was wir hier tun. Und deswegen bin ich der Meinung, da sollte man schon ein bisschen informierter sein. Da bin ich ganz bei dir, das werde ich nochmal machen. Gibt es konkrete Orte, wo diese Demos waren, dass ich da auch gezielt schaue? Ich kann mal gucken, ob ich da irgendwie noch was rausbekomme bei dem in dem anderen Forum, dass ich mich da mal anmelde und den mal frage. Aber ansonsten ist halt ein Schuss ins Blaue. Gut, dann schaue ich einfach mal auf den verschiedenen Seiten. Ich habe ein Problem bei der ganzen Geschichte, denn ich glaube, dort, wo ich auf jeden Fall fündig würde, das ist das Blatt von der Front National. Die berichten garantiert in epischer Breite genau über diese Geschichten. Das Problem ist, die haben diesen extrem rechtslastigen, schon ins faschistisch und vor allem ins rassistisch tendierende Front National, Marine Le Pen, ist glaube ich allen ein Begriff, beim Presseorgan mehr oder weniger vom Front National müsste man diese Demonstrationen, wo sie stattfinden, auch genau sehen. Das Problem ist, die verlangen Geld für das Abonnement und deswegen möchte ich die nicht unbedingt mit einem Abonnement unterstützen, aber ich schaue mal, was ich sonst finde, weil sehr, sehr viele Alternative schreiben auch über solche Begebenheiten und vielleicht muss man sich ja nicht an die extrem Radikalen in dieser Richtung wenden. Ich schaue mal, was ich finde. Prima, danke. Gut, weitere Wortmeldungen dazu? Dann sehe ich noch einen Blogartikelentwurf. Ach Gott, das ist, glaube ich, meiner, oder? Nee, das ist meiner. Ah, okay, dann sprich doch gleich mal dazu. Ja, ich habe einen neuen Blogartikelentwurf geschrieben, den auch schon über die Mailingliste geschickt. Darin geht es um den mittlerweile nicht mehr so klar ausgeprägten Zusammenhang zwischen Profite und Investitionen. Ich denke, wir müssen jetzt den nicht im Detail behandeln gleich, aber ich weise nochmal darauf hin, dass ich mich über Feedback freuen würde. Danke. Also ich lese ihn gerade und bis zur Hälfte finde ich ihn super. Gut, wunderbar. Dann, ich schätze, du setzt ihn sowieso nochmal auf die Mailingliste, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch entsprechend bearbeitet wird. Ich habe ihn bis zur Grafik gelesen und fand das schon mal nicht schlecht. Werde ihn auch nachher nochmal fertig durchlesen und würde ganz gerne jetzt an dieser Stelle schließen, außer es gibt noch was Wichtiges, und den offiziellen Teil damit beenden, so damit wir schrittweise bis in 3 Minuten nach oben umziehen können, wo dann die Diskussion zur TTIP, zur Zukunft Europas in der großen Diskussionsrunde stattfinden wird.